Morning. Guten Morgen. Let's keep talking about the enemy of our soul. Lass uns weiter über den Feind unserer Seele sprechen. The love of power. Die Liebe zur Macht. You know, there is another way that men who are not focused on Christ and not surrendered to Christ. Es gibt eine andere Art, wie Menschen, die nicht auf Jesus fokussiert und ihm nicht hingegeben sind. How they like to display their power. Es lieben, ihre Macht zu zeigen. And that's through their riches, through their wealth. Das ist durch ihre Reichtümer und ihren Wohlstand. You know, think about this. Überlege dir. In this world. In dieser Welt many people display their power through money. Zeigen viele Menschen ihre Macht mit Geld. They believe that because they have money, they now can also exercise power. Sie glauben, weil sie Geld haben, können sie Macht ausüben. You know, I have said it so many times. Ich habe dies schon oft gesagt. Money is never the problem. Geld ist nie das Problem. We are stewards of everything that we have. Wir sind Verwalter von allem, was wir haben. Very easy for us to use money to get power. Es ist sehr einfach für uns, Geld als Macht einzusetzen. You know, and this is very common in this world. It's just how this world runs. Das ist in der Welt sehr verbreitet und genau so funktioniert die Welt. You know, but God does not want us to use money to gain power because God doesn't want us to exercise power over people. Gott will nicht, dass wir Geld benutzen, um Macht auszuüben, denn Gott will nicht, dass wir über Leute Macht ausüben. Remember. Erinnere dich. We are not supposed to exercise power over any person. Wir sollen über niemanden Macht ausüben. We are supposed to live as servants. Wir sollten als Diener leben. So it's so wonderful when God prospers his children. Es ist so schön, wenn Gott seine Kinder reich macht. It's wonderful when the gospel can be preached. Es ist wundervoll, wenn das Evangelium gepredigt werden kann. You know, I've just made a very radical decision yesterday with Debbie. Ich habe gerade gestern mit Debbie eine sehr radikale Entscheidung getroffen. Those of you who don't live in Brazil, you might not understand that. Diejenigen, die nicht in Brasilien leben, können dies vielleicht nicht verstehen. Because you don't understand roads in the northeast of Brazil. Weil du die Straßen im Norden von Brasilien nicht kennst. But I've decided that I want to put more time, more energy and more focus on saving the poor children in Brazil. Ich habe beschlossen, dass ich mehr Aufmerksamkeit, Zeit und Energie verwenden will, um die armen Kinder Brasiliens zu retten. And it's such a humongous country here, the fifth largest country in the world. Es ist so ein riesengroßes Land, das fünftgrößte Land der Welt. So many Brazilians don't even know what's going on in their own country. Viele Brasilianer wissen nicht einmal, was in ihrem eigenen Land los ist. And the north and the south are two different places. Der Norden und der Süden sind verschieden. So I talked to Debbie and we decided. Ich beschloss mit Debbie, that in December and in January of December of this year and January next year. Dass wir uns im Dezember dieses Jahres und Januar nächsten Jahres we're going to take about 5 weeks. 5 Wochen Zeit nehmen. And we're going to drive all over the northeast of Brazil. Und den gesamten Nordosten von Brasilien befahren werden. In our own car. In unserem eigenen Auto. We will probably drive about 10,000 kilometers, I can imagine. Wir werden ungefähr 10,000 Kilometer fahren, denke ich. In a few weeks. In nur wenigen Wochen. Why? Warum? I said I want to go to the poorest places. I want to see the worst situations. I want to see the most hopeless and destroyed children. I want to see all of that with my own eyes. Ich will zu den ärmsten Orten gehen. Ich will die schlimmsten Situationen sehen. Ich will die hoffnungslosesten und zerstörtesten Kinder sehen. Ich will dies alles mit meinen eigenen Augen sehen. I want to do everything I can to pour out what I am and what I have for these children. Ich will alles machen, was möglich ist, um alles, was ich bin und alles, was ich habe, diesen Kindern zu geben. So think with me. Überlege mit mir. People who think poverty is a sign of holiness, they have no idea. Menschen, die denken, dass Armut ein Zeichen von Heiligkeit ist, haben keine Ahnung. Of course not. Natürlich nicht. If you are not prosperous, how can you make a difference in the kingdoms? Wenn du nicht wohlhabend bist, wie kannst du im Königreich einen Unterschied machen? If you're not prosperous, how are we gonna save these children with no hope and no future? Wenn du nicht wohlhabend bist, wie können wir diese Kinder retten, die keine Hoffnung und keine Zukunft haben? You see, money is such a wonderful tool that the Lord allows us to steward. Geld ist ein wunderbares Hilfsmittel, das Gott uns zu verwalten erlaubt. God wants to prosper his children. Gott will, dass es seinen Kindern gut geht. But we must not use money or the love of money to gain power. Wir dürfen jedoch nicht Geld oder die Liebe zum Geld benutzen, um Macht zu gewinnen. We use money to enjoy God's goodness for ourselves and to serve his kingdom. Wir benutzen Geld, um Gottes Güte für uns zu genießen und seinem Königreich zu dienen. You know, I've seen it too often. Ich habe es zu oft gesehen. As people became prosperous, they used their prosperity to try to gain power. Wenn die Menschen wohlhabend werden, benutzen sie ihren Wohlstand, um zu versuchen, Macht zu gewinnen. You know, people have tried to do that with me. Menschen haben versucht, dies mit mir zu tun. People have tried to use money to gain power over me. Menschen benutzen Geld, um Macht über mich zu gewinnen. Somebody has offered me a ridiculous, I mean ridiculous amount of money to have a lunch with him. Jemand bot mir einen horrenden, wirklich horrenden Betrag an, um mit ihm Mittag zu essen. You know, I thought like, who do you even think that you are? You think because you have money you can buy me. Ich dachte, was glaubst du, wer du bist? Du denkst, dass du mich kaufen kannst, weil du Geld hast? You know, but it's how the world thinks and unfortunately how many Christians think. Und so denkt die Welt und unglücklicherweise denken viele Christen so. You know, a lot of churches are controlled by people who give a lot of money to these churches. Viele Kirchen werden von Menschen kontrolliert, die diesen Kirchen viel Geld geben. You have no idea how many pastors I know, they are terrified to upset the big tithers. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Pastoren ich kenne, die Angst haben, ihre großen Geldgeber zu verärgern. I mean, I've sat with them. They've told me, oh my God, if we lose these five people, we don't even know how to survive financially. Ich saß mit ihnen zusammen und sie sagten mir, oh mein Gott, wenn wir diese fünf Leute verlieren, wissen wir nicht, wie wir finanziell überleben werden. And the people who give these big tithes, they know it and they love it. Und die Menschen, die diesen großen Zehnten geben, lieben es und sie wissen es. So even in the Christian community there is a lot of people who use money to gain power. Sogar in der christlichen Gemeinschaft gibt es viele Menschen, die Geld benutzen, um Macht zu gewinnen. We are not like this. So sind wir nicht. The love of power is an enemy of the soul. It doesn't matter how it comes into you. Die Liebe zur Macht ist ein Feind der Seele, egal wie sie in dich hineinkommt. If you use love of power through money or through recognition or through reputation. Wenn du Liebe zur Macht durch Geld, durch Anerkennung, durch deinen Ruf benutzt. It's the same enemy. It's the love of power. Es ist derselbe Feind. Es ist die Liebe zur Macht. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.